Geschichte. Dasein. Nach einer großartigen Kindheit hat Schneider in seiner Jugendzeit manchen Niedergang seiner eigentlichen Dinge erfahren. Das hat er so nicht gelten lassen wollen und darum nach Wegen für sich gesucht, um in dieser Welt als Mensch mit allem, was da dazu gehört, einmal zu bestehen. Dabei ist er zeitweise arg ins Abseits gedrängt worden. Aus diesem hat er sich hernach mehrfach zu befreien versucht und das auch einige Zeit lang gut können. Doch immer wieder hat eine Änderung der Konstellation seiner Dinge etwas dazu getan, ihn daran zu hindern, sich in einer guten Situation stärker oder gar eingehend festigen zu können. Ausgehend von einer dazu passenden Lebensgeschichte hat er es sich im Winter 2004/2005 auf die Fahnen geschrieben, dass er sich bewahren und bewähren können möchte während dieses Daseins. Später dann ist eine Varianz davon, welche er als ein Fördern und Fordern verstanden hat, da noch hinzugekommen und hat ihm bei der Strukturierung der seinigen Dinge wirklich etwas weitergeholfen. Was heute war und gegeben ist für Schneider, das kann man selbst dank seiner Werke ersehen. Entscheidend für Schneiders Geschicke ist es da, dass er auf seine eigentliche Geschichte im Leben immer wieder einmal Bezug zu nehmen und diese fortzusetzen, auch fortzuschreiben bereit sein wird.